Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der MMA Radio UFC News. Mehr oder weniger war es mir klar, dass ich irgendwann wieder irgendwelche News-Ausgaben machen werde. In dem Fall sind es dann halt eben die UFC News. Auf die freue ich mich auch. Der Grund ist ganz einfach, wenn Chris und ich am Dienstag immer unseren Podcast machen, fällt uns auf, dass wir gerne mal abschweifen und über dies und das so reden. Und die News kommen dann manchmal einfach ein bisschen zu kurz. Und die meisten Hörer sagen, ach, gar kein Problem, wir wollen von euch auch diesen ganzen Quatsch da hören. Und wenn mal diverse News nicht mit dabei sind, ist das uns auch egal. Es gibt aber auch Hörer, die sagen, ach Leute, bringt doch erstmal die News zu Ende und dann könnt ihr rumalbern. Also habe ich mir gedacht, ich versuche mal zwei Sendungen aus dieser einen zu machen und mal gucken, wie sich das entwickelt. Das ist jetzt ja keine Garantie, dass es diese News-Ausgaben, keine Ahnung, für die nächsten Monate oder sogar Jahre geben wird. Das ist einfach nur mal ein Versuch für mich. Deswegen bin ich auch so ein bisschen auf euch angewiesen. Schreibt mal unter dieses Video in die Kommentare, wie euch diese ganze Geschichte überhaupt gefällt. Man kann natürlich auch diese News-Ausgaben ganz normal als Podcast hören, dann müsst ihr überhaupt nichts ändern. Ihr müsst uns nur abonniert haben oder schaut auf mmaradio.de vorbei. Aber hauptsächlich will ich damit wieder YouTube so ein bisschen ja ins Boot holen. So muss man es ja fast schon sagen. Also es ist ein Versuch und wir gucken einfach, wie sich's entwickelt und wir werden mehr oder weniger am offenen Herzen zusammen operieren. So, jetzt aber zu den News. Los geht's mit Dennis Siver. Vor ein paar Wochen wurde bekannt gegeben, dass Dennis Siver bei seinem letzten Kampf gegen Manny Gamburian bei UFC 168, das war am 28.12., positiv auf HCG getestet wurde. Dennis hat dazu auch schon was gesagt. Er hat das Problem gehabt, dass sein Coach ausgefallen ist aufgrund einer Erkrankung und er musste sich mehr oder weniger ein neues Team zusammenstellen. Unter anderem brauchte er auch einen Ernährungsberater und hat sich da einen an Land gezogen, der ihm ein Präparat angeboten hat, was super funktionieren soll. Und Dennis hat ihn dann noch gefragt, kann ich das als UFC-Kämpfer einnehmen oder muss ich da irgendwie wegen Doping Angst haben? Natürlich hat der Ernährungsberater gemeint, nö, das kannst du einnehmen, da kann überhaupt nichts passieren. Und ja, die Quittung bekommt er jetzt, denn es wurde dieses HCG gefunden. Und die Strafe ist doch ganz schön happig. $19.800 muss er Strafe zahlen, das sind ungefähr 30% seiner Kampfbörse und er wird für 9 Monate gesperrt. Allerdings beginnt diese Sperre mit dem 28.12., sprich Ende September ist Dennis Siver wieder einsatzfähig und es ist zwar schade, dass er jetzt nicht in Berlin dabei sein kann, aber uns wurde ja versprochen, dass die UFC 2015 nach Dorsten kommt und ich kann mir auch nichts anderes vorstellen, wenn die UFC das sagt, dann muss es eigentlich auch stimmen. Heute Nacht, Anthony Johnson wollte ich gerade sagen, kämpft aber ich meine eigentlich John Jones, denn der trifft ja heute Nacht auf Glover Teixeira, um den soll es jetzt gehen, um John Jones. Und zwar hat sich John Jones nochmal zu seinem Kampf gegen Alexander Gustafsson zu Wort gemeldet und zwar meinte Johnny Bones, dass er nur mit 80% gekämpft hat. Warum? Ist ganz einfach, er sagt, nach dem Sieg gegen Jael Sonnen hat er so ein bisschen, der ist ihm einfach so ein bisschen zu Kopf gestiegen, ja. Er hat gedacht, jetzt läuft alles von ganz alleine, ich habe die Besten ja besiegt, was soll mir jetzt noch passieren? Und im Vorfeld des Kampfes gegen Gustafsson waren seine ganzen Trainingsergebnisse schon schlechter als davor. Und er hat sich halt immer gedacht, na ja, das wird schon irgendwie reichen. Hat ja bislang auch in jedem Kampf gereicht. Ich war jetzt halt in jedem Kampf besonders gut. Vielleicht reicht es ja jetzt gegen Alexander Gustafsson, wenn ich nur gut bin. Und er selber sagt, ich muss das jetzt auf dem harten Weg herausfinden, dass das eben nicht reicht, wenn man nur halb so viel investiert. Und dafür ist er auch Alexander Gustafsson dankbar für das Camp jetzt gegen Teixeira. Meint, er hat er sich perfekt vorbereitet, seine Werte im Bereich Kondition und Kraft sind allesamt neue Bestmarken und er sagt halt, ich lerne meinen Körper immer mehr kennen, also mit dem Alter verstehe ich meinen Körper besser, ich wachse als Athlet, ich profitiere einfach von der Erfahrung, die zwangsläufig ja mit sich kommt, wenn man so viele hochkarätige Kämpfe bestreitet wie John Jones und also er scheint wieder rein mental den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Jetzt komme ich doch zu Anthony Johnson, zu dem ich ja eigentlich schon fälschlicherweise bei der Meldung davor kommen wollte. Und zwar, ihr wisst es ja, Anthony Johnson hat in seinem ersten Run, nenne ich ihn jetzt mal, in der UFC doch Probleme gehabt, das Gewicht immer einzuhalten. In 5 UFC-Kämpfen 4-mal das Gewicht gerissen, das ist wahrscheinlich Rekord. Und so ein bisschen hatte man natürlich auch Bammel jetzt für den Kampf gegen Phil Davis, dass was Ähnliches passiert. Und Dana White hat gleich schon im Vorfeld gesagt, wenn das nochmal passiert, verspreche ich euch, wird Anthony Johnson nie wieder in der UFC kämpfen. Egal wie gut er irgendwo anders kämpft, er wird nie wieder in der UFC kämpfen. Gott sei Dank ist das vom Tisch, denn gestern hat Anthony Johnson 205 Pfund, exakt 205 Pfund erreicht. Aber für die Zukunft sollte er sich das hinter die Ohren schreiben. Das Gewicht muss passen, ansonsten kann er wieder bei WSOF antreten oder sonst wo. Uriah Faber, da wartet man ja mehr oder weniger auch schon wieder auf das Comeback. Er hat ja nicht allzu lange kämpfen müssen gegen Hennen Burrow und danach behauptet, naja, also so richtig verletzt hat er mich eigentlich nicht. Im Vorfeld des Kampfes war Uriah Faber allerdings angeschlagen, musste dann noch so ein bisschen jetzt was ausheilen. Aber jetzt gibt's grünes Licht, denn sein Manager Mike Roberts sagt, wenn die UFC uns den richtigen Gegner anbietet, dann würden wir gerne auf der UFC 175 Card am 5.7., ihr wisst, das ist diese Megashow mit Chris Weidman, Ronda Rousey und ich glaube, der Papst ist auch noch mit dabei. Also, da würde er dann gerne antreten, aber es muss der richtige Gegner sein. Bin ich mal gespannt, ob das zustande kommt. Aber das wäre natürlich nochmal eine extra Portion Sahne obendrauf, wenn Uriah Faber da auch noch mitmacht. Und wenn wir schon bei Uriah Faber sind, dann ist es natürlich nicht weit bis zum Team Alpha Male und das hat einen neuen Kämpfer aufgenommen oder einen neuen Kämpfer hinzugewonnen, so muss man es eigentlich sagen. Und es ist eine Frau. Alexis Davis wird ein Alpha-Male, klingt lustig, ist aber so. Sie geht nicht fulltime in dieses Camp, sondern nur um ihr Wrestling zu verbessern. Die ganzen Striking-Geschichten und Jiu-Jitsu wird sie weiterhin in ihrem eigentlichen Team machen. Das nennt sich, jetzt muss ich es ablesen, Northern California's Combat Sports Academy. Aber um ihr Wrestling zu verbessern, geht sie zu den Jungs von Alpha-Male. Und sie trifft ja auf Ronda Rousey bei UFC 175 und ich bin gespannt, ob das doch ungewöhnliche zweigleisige Training zum Erfolg führt. Wahrscheinlich nicht, aber sei es drum. Jetzt komme ich nochmal zu John Jones, aber nur indirekt, denn Chuck Liddell hat sich zu Wort gemeldet. Also ich brauche euch nicht erklären, wer Chuck Liddell ist. Auf jeden Fall ging es darum, er wurde gefragt, ob er in seiner Prime eine Chance gehabt hätte gegen John Jones. Und er sagt, natürlich hätte ich eine Chance gehabt gegen John Jones. Ich hätte ihn sogar besiegt. Und ich wäre für ihn ein sehr, sehr schwerer Gegner gewesen. Und die Taktik, die Chuck Liddell so sich ausgedacht hat, ist auch ganz interessant. Nämlich, Chuck sagt, er würde einfach diesen Schlägen von John Jones ausweichen und dann harte Treffer landen. So einfach kann es sein. Einfach den Schlägen ausweichen und dann harte Treffer landen. Offensichtlich sind doch schon die diversen harten Treffer bei ihm eingeschlagen. Also nach dieser Aussage man muss sich schon ein bisschen schmunzeln, muss man sagen. Aber Chuck Liddell ist ja guter Buddy von Glover Teixeira, trainieren im selben Gym, beziehungsweise Chuck Liddell jetzt nicht mehr, aber haben denselben Trainer. Und er meint, wenn Teixeira heute Nacht den guten Johnny Bones mit seinen Haken trifft, ja, dann werden wir sehen, was passiert, weil er glaubt nicht, dass John Jones da noch stehen bleiben kann. Und er meint jetzt nicht irgendwie die Kinderhaken, er meint die richtig harten Haken. Und ja, da bin ich auch gespannt, wenn es Glover Teixeira gelingt, die Distanz zwischen John Jones und ihm zu verringern, dann ist es natürlich auch möglich, dass so ein Haken Übles anrichtet, aber ich glaube, das größte Problem wird für Teixeira sein, überhaupt an John Jones ranzukommen. Aber darüber redet man natürlich heute Abend ab 21.30 Uhr auf MMAradio.de. Außerdem predicted Chuck Liddell, dass Glover Teixeira John Jones entweder submitted oder ausknockt. Und zwar noch vor der dritten Runde. Also die dritte Runde ist noch mit einbezogen, aber es wird keine Runde 4 und 5 geben, wenn es nach Chuck Liddell geht. Und am Ende gibt es den neuen Light Heavyweight Champion Glover Teixeira. Was habe ich denn noch für euch? Was ganz interessant ist vielleicht, dass Hector Lombard scheinbar mit dem Kampf gegen Nick Diaz abgeschlossen hat. Er sagt, Nick Diaz hat eindeutig Angst vor mir, das ist ja klar. Ihr erinnert euch, Nick Diaz wurde dieser Kampf angeboten, gegen Hector Lombard sein Comeback zu feiern. Er hat gesagt, ja, ist ganz interessant, dieser Kampf, hat sich dann nicht mehr bei Dana gemeldet und das Ding ist im Endeffekt vom Tisch. Aber Hector will unbedingt auch auf die UFC 175 Grad, genau wie Uriah Faber. Und hat sich schon was ausgedacht. Und zwar würde er jetzt gerne auf Patrick Cote treffen, der ja bei Tough Nations Kyle Noak besiegt hat. Und ich finde, Hector Lombard braucht jetzt auch mal wieder einen Kampf. Das ist der einzige von den Top Welterweights, der aktuell keinen Kampf hat. Und nach seiner starken Performance gegen Jake Shields wird es eigentlich Zeit für einen Kampf. Zeit für einen Kampf wird es vielleicht auch zwischen Michael Bisping und Luke Rockhold. Es gibt mal wieder Neuigkeiten zu diesen altbekannten Michael Bisping-Twitter-Schlachten, die ich ja auch immer sehr, sehr gerne verfolge. Und vielleicht ganz kurz so ein Disclaimer vorneweg. Luke Rockhold hat Michael Bisping im Vorfeld schon mal versucht herauszufordern. Bisping hat aber immer gesagt, Luke, lern du erst mal zu kämpfen und gewinne ein paar Kämpfe und dann können wir weiterreden. Und plötzlich kommt folgender Tweet von Michael Bisping. Wenn ich mich recht erinnere, hat Luke Rockhold vor einiger Zeit herausgefordert. Daraufhin antwortet Luke Rockhold, ich zitiere Bisping, sag ihm, er soll ein paar Kämpfe gewinnen und dann kann er mich herausfordern. Michael Bisping hat dann darauf geantwortet, ich habe schon eine ganze Menge Kämpfe gewonnen. Und Luke daraufhin, ich auch. Und einer davon war gegen Tim. Und damit ist natürlich Tim Kennedy gemeint. Und das ist so ein kleiner Seitenhieb, weil ja eben Michael Bisping gegen Tim Kennedy zuletzt verloren hat. Und Bisping, dann hat er natürlich Blut geleckt, schrieb daraufhin, also nachdem du mich die ganze Zeit herausgefordert hast, willst du jetzt kneifen? Das dachte ich mir schon. Und Luke meinte dann, ich habe eigentlich nie Probleme, leicht verdientes Geld anzunehmen, ja, aber ich muss jetzt erstmal am Samstag ran und da meinen Kampf gewinnen. Und Michael Bisping wünscht Luke Rockhold dann noch viel Glück und hofft, dass man sich nach dem Kampf am Samstag dann nochmal zu näheren Gesprächen treffen könnte. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ganz ehrlich, wenn Luke Rockhold gegen Tim Boach heute Nacht eine gute Performance zeigt, dann möchte ich den gar nicht gegen Michael Bisping sehen, sondern vielleicht sogar gegen Jacare. Ja, da hätte ich Bock drauf. Gegen Jacare wäre mir lieber als gegen Bisping. Was haben wir hier noch? Die UFC on Fox Payroll. Jetzt muss ich mal hier gucken. 7 Minuten haben wir noch. Das Video geht irgendwie nur 20 Minuten. Dann muss ich es ausmachen. Und wenn ich dann noch mehr Sendezeit bräuchte, müsste ich ein zweites Video machen und das aneinander schneiden. Es wird unfassbar kompliziert. Aber man möchte ja in dieser verrückten YouTube-Welt mitspielen. Deswegen muss man so einen Schwachsinn dann auch irgendwie mal machen. Also die UFC on Fox Payroll, Fabricio Werdum führt die an mit $175,000, die bekommt er für seinen Sieg gegen Travis Brown. Auf Platz 2 liegt dann Donald Cerrone mit $114,000, also auch eine ordentliche Stange Geld. Travis Brown bekommt für seine Niederlage $50,000, kann man denke ich mal auch noch mitleben. Misha Tate für ihren Sieg $56,000, der Rest ist eigentlich wenig interessant. Vielleicht noch Thiago Alves für sein Comeback $78,000, das lässt sich doch auch sehen. Aber wie gesagt, der Rest ist gar nicht so interessant. Jorge Masvidal auch $78,000. Ja, das finde ich aber dann doch nochmal erwähnenswert. Und wenn wir schon bei UFC on Fox 11 sind, das endgültige Rating kam raus und es ist doch ein bisschen besser als zunächst befürchtet. 2,5 Millionen haben sich das Ganze angeguckt, also nicht unter 2 Millionen, wie es eigentlich am Anfang noch vermutet wurde. Dana White hat auch schon dazu gesagt, diese ganzen Zuschauerzahlen sind eigentlich für den Arsch. Für uns ist es wichtig, welchen Platz wir belegen in der für uns werberelevante Gruppe, in der von uns werberelevanten Gruppe, und zwar Männer zwischen 18 und 49 Jahre. Und da ist die UFC immer auf 1. Wenn sie on Fox sind sozusagen und auch bei Fox Sports One würden die Ratings großartig sein und das komplette Fox-Team ist total aus dem Häuschen, was die UFC da leistet und Dana sagt im Endeffekt, haltet mal die Füße still, es läuft doch für uns eigentlich ganz gut. Ja, kann man letzten Endes dann auch wenig entgegensetzen, wenn das so ist, dann macht Dana White einiges richtig. Josh Barnett wird bald wieder zurückkehren. Es gibt zwar noch keinen genauen Termin, aber nach 2 Monaten Pause sagt er, meine Knieverletzung ist ausgeheilt und ich bin ready für ein Comeback. Ein Comeback in der UFC wird auch Andrei Orlovsky geben. Der Weißrusse hätte eigentlich noch einen Kampf für WSOF bestreiten müssen. Das kommt so zustande, dass er, also eigentlich ist sein Vertrag, hat er alle seine Kämpfe bestritten für WSOF. Aber seinen letzten musste er ja aufgrund einer Verletzung absagen. Und er müsste jetzt praktisch eigentlich diesen Kampf noch ableisten. Aber WSOF sagt, André hat uns großartig geholfen in einer Zeit, wo wir seine Hilfe gebraucht haben. Jetzt wollen wir ihm nicht im Wege stehen und lassen ihn ziehen. Und Orlovsky wird bei UFC 174 zurückkehren gegen Brandon Sharp, der ja schon lange, lange auf einen Gegner wartet. Und ich bin gespannt, wie Brandon Sharp sich gegen Orlovsky macht. Ich gehe davon aus, dass er das ganze Ding gewinnen kann. Aber es ist ein interessanter Kampf, da bin ich mir sicher. Jetzt muss ich wieder auf die Uhr gucken. 4 Minuten, vielleicht schaffen wir es sogar. John Jones und Anderson Silva sind im neuen Nike WM-Spot. Werbespot zu sehen, facebook.com/mmaradio.de, da habe ich diesen Spot verlinkt, müsst ihr euch unbedingt angucken, phänomenaler Spot und man sieht John Jones, Anderson Silva in so einem Face-to-Face, aber davor, dieser ganze Spot ist einfach hervorragend, guckt euch diesen Spot an, der ist großartig, muss man gar nicht MMA oder UFC-Fan sein. Interessantes Thema kommt jetzt und ich glaube, das wird dann auch dazu führen, dass meine Videozeit nicht ganz ausreicht. Und zwar Hannon Brown, der ist unzufrieden mit seinem UFC-Vertrag. Er meint zum Beispiel, Uriah Faber ist älter als ich, er war nie Champion, trotzdem kassiert er eine höhere Kampfbörse als ich. Ich hoffe, dass ich nach dem TJ Dillashaw-Kampf mehr Geld verdienen kann in der UFC, das sagt Hannon Brown. Ich hoffe, dass sich die UFC daran erinnert, dass ich ein Event gerettet habe. Ja, und Dana White ist überhaupt nicht glücklich über solche Aussagen. Er sagt nämlich, zeig mir einen Typen auf der Welt, der mit seinem Vertrag zufrieden ist. Selbst Manny Pacquiao, sagt Dana White, war mit den 40 Millionen, die er von Floyd Mayweather für einen Kampf angeboten bekommen hat, nicht zufrieden. Und Dana regt sich auch so ein bisschen über die Aussage auf, dass Hannon Brown ein Event gerettet habe. Er sagt so, also wenn Jungs schon so anfangen zu reden, dann ist es kein gutes Zeichen. Und er hofft, dass das nicht von Hannon Brown kommt, sondern vielleicht eher so ein bisschen aus seinem Umfeld und er hofft, dass sich die Beziehungen nicht in irgendwie eine negative Richtung entwickeln. Und die UFC, das sagt Dana White auch, ist natürlich Hannon Brown dankbar, dass er diesen Kampf angenommen hat. Aber er ist halt auch ein Kämpfer und ja, letzten Endes ist das halt sein Job und er ist noch nicht ein Topstar. Er ist zwar ein Champion, aber er ist einfach noch kein Topstar und die UFC versucht, ihn aktuell zu einem Topstar zu machen. Und Dana unterstreicht nochmal, Ich habe immer für Hannon Brown die Werbetrommel gerührt. Ich war immer der gesagt hat, wie großartig er ist. Aber er muss auch kapieren, er ist ein Champion, aber er ist einfach noch kein Star. Deswegen muss er vielleicht unter Umständen so ein bisschen, ja, mal auf dem Teppich bleiben letzten Endes. Jetzt gucke ich 2 Minuten. Also das mit dieser Zeit müssen wir noch irgendwie anders hinbekommen. Ich muss mal gucken, ob man nicht Einstellungen ändern kann oder ich mir eine größere Speicherkarte hole, weil das ist ja schrecklich, wenn man da in so einem Stress ist und die ganze Zeit gucken muss, wie viel Zeit man noch hat. Donald Cerrone haben wir vorhin schon drüber gesprochen bei UFC on Fox 11, da hat er über $100.000 verdient und er scheint sowieso genügend Geld noch zu brauchen. Er hat ja gesagt, er möchte dieses Jahr 6-mal kämpfen, das wird eng werden, obwohl nachdem Joe Ellenbergers Gegner ja ausgefallen ist für UFC 172, sprich für diesen Samstag, hat er Dana White auf Twitter angeschrieben und hat gesagt, ey, sag mir Bescheid, ich kann kämpfen, 172, ich bin dabei. Dana White feiert das natürlich total ab. Er sagt, er findet das großartig, wenn Leute so drauf sind. Aber Donald Cerrone hat es nicht auf die Karte geschafft. Dennoch natürlich lustig, dass er sich da zu Wort meldet. Vielleicht noch eine abschließende Meldung. Big Nog wird am Knie operiert werden müssen. Er hat sich nämlich das Kreuzband gerissen, möchte danach aber wieder zurückkommen und nochmal für die UFC kämpfen. Das könnte interessant werden. Es betrifft das rechte Knie. Vor 3 Jahren hat das Ganze schon mal am linken Knie stattgefunden. Ich bin gespannt, wie Big Nog aus dieser Verletzung herauskommen wird. Es ist vielleicht gar nicht so sinnvoll, wenn man ihm nochmal diesen Kampf gibt. Aber gut, darüber wurde, denke ich mal, in letzter Zeit genügend geredet. Jetzt habe ich noch 45 Sekunden für eine ganze Menge Fight Announcements. Ich versuch's einfach mal. Wenn es nicht reicht, ach, wisst ihr was? Ich mache hier kurz einen Cut, nehme neu auf und dann machen wir die Fight Announcements. Ich glaube, so ist es am sinnvollsten. So, alles umgemodelt. Jetzt kann ich noch schnell die Fight Announcements loswerden. Und da gibt's einiges, über das es zu informieren gilt. So möchte ich es mal sagen. Und zwar, bei UFC 176 wird es wohl zum Rematch zwischen Jose Aldo und Chad Mendes kommen. Der Kampf ist zwar noch nicht bestätigt, aber es sieht sehr, sehr stark danach aus, dass die beiden wieder aufeinandertreffen werden. Sobald es da konkretere Informationen gibt, erfahrt ihr sie natürlich hier in den, jetzt würde ich gerade sagen, Non-PG-WWE-News, aber es sind die MMA-Radio-UFC-News. Außerdem gab es einiges für die UFC 174-Card in Vancouver am 14.06. Unter anderem wird Ryan Bader auf Rafael Cavalcante treffen und wie vorhin schon gesagt, Andrei Orlovsky trifft auf Brandon Sharp. Für UFC 173 wurde nun endgültig bestätigt, das was wir eh schon wussten, und zwar, dass Daniel Cormier auf Dan Henderson treffen wird. Der Gewinner, so wie es aktuell aussieht, trifft dann auf den Sieger zwischen, oh jetzt wird's schwierig, Glover Teixeira versus John Jones. Also dieser Sieger, der trifft dann auf Gustafsson und der wiederum trifft dann auf Cormier oder Hendo. Mal gucken, wie sich das dann verhält. Für die 172-Card in Baltimore gab es noch eine Kampfabsage, habe ich auch gerade schon drüber gesprochen, und zwar Joe Ellenberger gegen Wagner Rocha. Der Kampf findet nicht statt, ist ersatzlos gestrichen. Dafür rutscht Brennerman gegen Castillo jetzt auf die Fox Sports One Prelim Card. Dann gibt's ganz, ganz viele Neuigkeiten für Fight Night Swanson gegen Stevens in San Antonio am 28.06. Miles Jury gegen Abel Trujillo. Das wird ein großartiger Kampf werden, auf den freue ich mich. Also Abel Trujillo ja mit dieser großartigen Performance, zuletzt gegen Jamie Warner. Miles Jury gegen Diego Sanchez mit einem guten Kampf. Toller Kampf, freue ich mich drauf. Antonio Braga Neto trifft auf Clint Hester, ist ja auch ein kleiner Liebling hier von den MMA Radio Podcasts. Clint Hester, den mögen wir ja. Dann wird Cesar Ferreira auf Andrew Craig treffen, my ass. Und Luis Dutra trifft auf Sean Spencer. Luis Dutra, den könntet ihr noch kennen. Das war der Typ, der nach illegalen Ellbogen oder Elbows bei dieser Singapur-Card disqualifiziert wurde im Kampf gegen Kunimoto und später dann so geheult hat und so. Könnt ihr euch mit Sicherheit noch dran erinnern. Dann gibt es noch einen weiteren Kampf für die Fight Night in Albuquerque am 7.6. Und zwar wird Scott Jurgensen auf Danny Martinez treffen. Ich glaube, für Jurgensen wäre es jetzt angebracht, mal zu gewinnen. Sonst könnte es da wirklich eng werden. Für die Fight Night in Neuseeland, ja, da wird ja Nate Marquardt auf James Tehuna treffen, gibt's einen weiteren Kampf, und zwar Jan Villante gegen Anthony Parrish. Ja, ich mag halt Villante, weil er Chris Weidman Trainingspartner ist, aber an für sich ist der Kampf jetzt nichts, was mich zum Ausmarken bringt. Und auch für UFC 175 habe ich Neuigkeiten. Am 5.7. in Las Vegas haben wir heute schon ausgiebig drüber gesprochen. Oder immer mal wieder, denn auch dafür habe ich einen neuen Kampf. Chris Camozzi trifft auf Bruno Santos. Camozzi, ich sag's immer wieder, sah letztes Jahr zeitweise richtig gut aus und hat dann irgendwie nach dem Jacare-Kampf seine Form völlig verloren. Und, was auch noch wichtig ist, für die Fight Night in Dublin, das betrifft uns Europäer, für diese Fight Night wurde Ian McCall gegen Brad Pickett angekündigt. Die beiden sollten ja eigentlich schon in London aufeinandertreffen. Dann hat sich Ian McCall verletzt. Jetzt soll es also diesen Kampf in Dublin geben. Vielleicht noch ein ganz, ganz kleines Update über die UFC in Deutschland. Wir haben eigentlich darüber ja schon am Dienstag geredet, aber Dana White hat beim Scrum am Donnerstag oder am Freitag nochmal was ganz Interessantes gesagt. Er hat nämlich gesagt, dass sich das hier definitiv in Deutschland ändern wird mit dem TV-Deal. Ja, also es wird wohl angeblich definitiv einen TV-Deal für die deutschen UFC-Fans demnächst geben, so dass man die UFC im deutschen Fernsehen sehen kann. Er wollte nicht ins Detail gehen, weil er gesagt hat, wenn er jetzt wieder was sagt, dann kriegt er danach wieder eine auf den Deckel. Aber es scheint so, als ob die UFC endlich das Problem Deutschland in den Griff bekommen möchte. Gut, ich habe mein Problem der ersten Ausgabe in den Griff bekommen, glaube ich. Ich war ganz zufrieden. Ihr schreibt mir, wie gesagt, jetzt unter die Ausgabe, wie ihr es fandet, ob ihr Bock drauf habt, dass wir in Zukunft häufiger sowas machen. Und ihr vergesst nicht, heute 21.30 Uhr, das ist für mich wirklich das Wichtigste, MMA Radio Pay-Per-View für UFC 172. Chris und ich sind für euch da live mit Live-Chat. Der wurde in letzter Zeit fast sträflich vernachlässigt von euch. Was ist los, Leute? Ihr hört auf den Stream zu, geht aber nicht in den Chat. Das geht natürlich nicht. Geht in den Chat, hört zu. Heute 21.30 Uhr live. Großartiges Event. Fakten, ohne Scheiß. Ihr könnt die nebenbei auf Twitter verbreiten. Jeder wird euch beneiden um diese Fakten. Was wir da zusammengetragen haben, ist unglaublich. 21.30 Uhr, ich rechne mit euch. Danke fürs Zuhören und Zusehen. Daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.